was hab ich dir nur angetan? Du schaust mich an mit Augen, die wie Perlen sind. So furchtbar schön, so furchtbar blind. Kein Blick, der da zu lachen scheint. Kein Blick, der weint. Nur Augen, die wie Perlen sind. So furchtbar schön, so furchtbar blind. Augen von der Liebe verlassen, ach, da bleibt nur mehr. Sie in Gold und Silber zu fassen, denn mehr geben sie nicht her. Im Ozean Erinnerung schwimmt eine Muschel rum mit Perlen, die wie Augen sind. So furchtbar schön, so furchtbar blind. Und denk ich an die Zeit mit dir, tauch ich die Muschel mir mit Perlen, die wie Augen sind. So furchtbar schön, so furchtbar blind. Augen von der Liebe verlassen, ach, da bleibt nur mehr. Sie in Gold und Silber zu fassen, denn mehr geben sie nicht her.